Schillers Briefwechsel mit Karna, Teil 1, Dresden, den 2. Mai. Jeden Tag habe ich Briefe und Manuskript von dir erwartet, da du aber in dem gestrigen Briefe an Huber nichts meldest, so kann ich die eingegangenen 3 Briefe nicht länger warten lassen. Die Abschriften des Carlos sollen möglichst beschleunigt werden. Der 2. Schreiber fordert auch nur 1,16 Taler. Heute will ich noch nach einem 3. schicken, weil Gottlieb so bald nicht fertig werden würde. Zu Brühls bin ich bereit zu reisen, sobald du zurückkommst. Das Huber zu dir kommen wird, zweifle ich. Er hat etwas weit mit seinen Nachsuchungen ausgeholt, wenn es bloß darauf ankam, sich für einen Plan zu bestimmen. Mir ist's im Grunde einerlei. Er ist doch auf eine Art beschäftigt, die ihn interessiert. Er füllt Lücken in der deutschen Geschichte aus und scheint Geschmack daran zu gewinnen. Auch gut. Die Stunde ist noch nicht gekommen und in der Zwischenzeit kann er nichts Gescheiteres tun. Nur glaube ich nicht, dass bei diesem Verfahren binnen ein paar Tagen der Plan zu einem Stücke einige Konsistenz bekommen wird. Hier ist nichts vorgefallen, die Weiblein sind wohl und grüßen dich. Dorchen hat der Albrechten sehr zärtlich geantwortet. Ich lese Landtagsakten und fange an, mich für Sachsen zu interessieren. Lebe wohl. K. Noch ein paar politische Neuigkeiten, da du keine Zeitungen liest. Calonne ist nicht mehr Finanzminister, Necker ist 20 Meilen von Paris exiliert und darf nicht über Administration schreiben. Die Hessen sind aus Bückeburg abmarschiert, die Preußen und Pfälzer hatten schon Ordre, sie zu vertreiben. Cagliostro ist aus London verschwunden und hat die Juwelen seiner Frau mitgenommen. Anbei erhältst du 4 Briefe und 2 Teile Contemporain.